Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's keep going with verse 14. Machen wir weiter mit Vers 14. I run straight for the divine invitation of reaching the heavenly goal. Ich laufe geradewegs auf die göttliche Einladung zu, das himmlische Ziel zu erreichen. Think about this thought. Denk mal über diesen Gedanken nach. First, Paul says, I have to forget the past and fasten my heart on the future. Erst sagt Paulus, dass er seine Vergangenheit vergessen und sein Herz auf die Zukunft ausrichten muss. Now he's explaining to us how he does it. Und nun erklärt er, wie er das macht. He is now saying that he is going for straight for the divine invitation to reach the heavenly goal. Er sagt jetzt, dass er geradewegs auf die göttliche Einladung zuläuft, um das himmlische Ziel zu erreichen. So, what does it mean? Was bedeutet das? It means God started this whole thing, he never started it. Es heißt, dass Gott die ganze Sache gestartet hat und nicht du. God invited him. Gott lud dich ein. Many times I've shared, the old covenant was law, the new covenant is invitation. Oft habe ich gelehrt, der alte Bund war Gesetz, der neue Bund ist Einladung. But let me put a thought to you here. Lass mich einen Gedanken einwerfen. He says the divine invitation of reaching the heavenly goal. Er sagt, die göttliche Einladung, das himmlische Ziel zu erreichen. May I suggest to you? Darf ich dir nahelegen? If you do not leave your past behind, dass, wenn du deine Vergangenheit nicht hinter dir lässt, then you cannot reach your heavenly goal. Du dein himmlisches Ziel nicht erreichen kannst. This is such a serious and important thought to think about. Das ist ein ernster und wichtiger Gedanke, den man überdenken sollte. I know so many Christians who are sitting in the prison of the past. Ich kenne so viele Christen, die im Gefängnis ihrer Vergangenheit festsitzen. People, one day God said to me, eines Tages sagte Gott zu mir, Reinhard, you cannot change your past, but it can be redeemed. Reinhard, du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, aber sie kann erlöst werden. I didn't understand that. Aber ich verstand das nicht. So I began to talk to God a lot about this. Also fing ich an, viel mit Gott darüber zu reden. Think about this. Überleg mal. Let's say you were abused as a child. Sagen wir, du wurdest als Kind missbraucht. Can you change that? Kannst du das ändern? No. Nein. You can't make your past unhappen or undone. Du kannst deine Vergangenheit nicht ungeschehen machen. But you can use it. Aber du kannst sie nutzen. You can say, I'm giving my life so that other children don't have to suffer what I suffered. Du kannst sagen, ich widme mein Leben, damit andere Kinder nicht das erleiden müssen, was ich erlitten habe. You can say, I'm giving my life to bring healing to those because I know I've been hurt too. Du kannst sagen, ich nutze mein Leben, um ihnen Heilung zu bringen, denn ich weiß, wie das ist, weil ich selbst verletzt wurde. There are so many different ways we can use our past, but we have to stop wasting it. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir unsere Vergangenheit verwenden können, aber wir müssen aufhören, sie zu verschwenden. Makes me so sad when I see Christians. Es macht mich so traurig, wenn ich Christen sehe, who have such an outstanding potential. Die so ein herausragendes Potenzial haben. But they will never reach the heavenly goal because they're locked in their past. Aber niemals ihr himmlisches Ziel erreichen, weil sie in ihrer Vergangenheit gefangen sind. Please remember. Bitte denke daran. You have been invited by Jesus. Dass du von Jesus eingeladen wurdest. To achieve an incredible divine goal God put there before you were even born. Um ein herrliches göttliches Ziel zu erreichen, was Gott bereits vor deiner Geburt festgesetzt hat. Now look at this. Jetzt schau dir das an. He says, gaining the victory prize through the anointing of Jesus. Er sagt, und durch die Salbung Jesu den Siegespreis zu erlangen. May all of us one day gain that incredible victory prize. Mögen wir alle eines Tages diesen herrlichen Siegespreis erlangen. So that Jesus, who gave everything for us, can have his reward. Damit Jesus, der alles für uns gegeben hat, seinen Lohn erhält. Verse 15. Vers 15. So that all who are fully mature have the same passion. So sollen alle, die völlig reif sind, die gleiche Leidenschaft haben. So if you are mature, wenn du also reif bist, you will have the same passion. Hast du die gleiche Leidenschaft. Isn't that an incredible strong statement though from Paul? Ist das nicht eine starke Aussage von Paulus? He's clearly describing the passion. Er beschreibt klar die Leidenschaft. Not having any righteousness in anything you've ever done. Keinerlei Gerechtigkeit darin zu haben, was du jemals getan hast. Never. Absolut niemals. And now you are going to grab, do everything you can, leave your past and pursue Jesus. Und nun tust du alles dir Mögliche, um deine Vergangenheit hinter dir zu lassen und Jesus nachzujagen. And Paul is saying, if you're mature, that's what you will do. Und Paulus sagt, Wenn du reif bist, wirst du genau das tun. So may I suggest, darf ich also anregen, according to this scripture, gemäß dieser Bibelstelle, that if you are not passionate about leaving your past behind and pursuing Jesus, dass wenn du nicht leidenschaftlich bist, deine Vergangenheit hinter dir zu lassen und Jesus nachzujagen, we can conclude that you're not spiritually mature. Wir schlussfolgern können, dass du nicht geistlich reif bist. You know, we try to measure spiritual maturity in so many different ways. Wir versuchen, geistliche Reife auf so unterschiedliche Weise zu bemessen. How about measuring it for our passion for Jesus? Wie wäre es, wenn wir sie anhand unserer Leidenschaft für Jesus bemessen würden? So let all who are fully mature have the same passion. So sollen alle, die völlig reif sind, die gleiche Leidenschaft haben. And if anyone is not yet gripped by these desires, und wenn jemand noch nicht von diesem Verlangen gepackt ist, this is a very strong word. Das sind sehr starke Worte. Gripped. Gepackt. Are you gripped by the desire to be intimate with Jesus? Bist du von dem Verlangen gepackt, in Intimität mit Jesus zu leben? Are you gripped by the desire to leave the past behind and only pursue him? Bist du von dem Verlangen gepackt, deine Vergangenheit hinter dir zu lassen und nur ihm nachzujagen? Are you gripped by the desire that this is your biggest passion in life? Bist du von diesem Verlangen gepackt, dass es die größte Leidenschaft in deinem Leben ist? But Paul says there are people who are not yet gripped by that. Paulus sagt, dass es Menschen gibt, die davon noch nicht ergriffen sind. Look what he says to those who are not yet gripped. Schau, was er denen sagt, die noch nicht ergriffen sind. God will reveal it to them. Gott wird es ihm offenbaren. You know, I've read these statements many, many, many times, even since I've been a teenager. Ich habe diese Aussage immer wieder gelesen, sogar schon, als ich ein Teenager war. And I remember when I was in my late teens. Ich erinnere mich, als ich in meinen späten Teenagerjahren war. When I read this. Und das las. I had such a deep, such just an admiration for Paul. Da hatte ich eine wirklich tiefe Bewunderung für Paulus. When he said this. Weil er das sagte. Why? Warum? Well, because first of all, he was not a controlling leader. Erstens, weil er kein kontrollierender Leiter war. He didn't say, you have to believe it, you don't have a choice, that's what you have to believe, I'm the apostle of God. Er sagte nicht, du musst glauben, du hast keine Wahl, du musst es glauben, ich bin der Apostel Gottes. He didn't say that. Das hat er nicht gesagt. He said, if you mature, this will be your passion. Er sagte, wenn du reif bist, wird es deine Leidenschaft sein. But if it's not, well, God will reveal it to you. Aber wenn es das nicht ist, wird Gott es dir offenbaren. But the second thing that this statement shows, als zweites zeigt diese Aussage, not only that he is not controlling, dass er nicht nur nicht kontrollierend ist, but that he is actually trusting God to do what needs to be done. Sondern er vertraut wirklich auf Gott, dass er tut, was nötig ist. That's the kind of people we need to be. Solche Menschen sollten wir sein. See you tomorrow. Bis morgen.